Siebentens. Ich sinnierte vor mich hin. Also in allen Lagern mehr oder minder verkappt, mehr oder minder mächtig der Mephisto. Auch um Zwingli herum bewegt sich als dessen bester Freund ein Leo Judai. Möglich, dass dieser Name täuscht, der Verlauf der Bewegung macht ihm Ehre. Die freie Schweiz merkt noch heute nicht, wie unfrei sie ist. Der ritterliche Loyola wendet sich gegen den Geist, den er für das Luthertum hält. Im Nu wickelt ihn der polnische Jude Polanco ein, haben die Juden die Zügel in der Hand. Die Moraltheologie der Jesuiten sieht der Morallehre des Talmud verdammt ähnlich. Gutgläubig befehdet das Gros der Jesuiten den Protestantismus und das Freimaurertum. Und das Gros der Protestanten und Freimaurer den Jesuitismus. Dort wie hier lachen die Drahtzieher, denn dort wie hier sind sie von der gleichen Art und Gesinnung. Das pfeift zum Angriff und pfeift wieder ab, wie es passt. Dass der Judenheit kein Haar gekrümmt wird, versteht sich von selbst. Dasselbe Bild bei den Mehrheitssozialisten, den Unabhängigen, den Kommunisten, den Syndikalisten, den Bolschewisten. Dasselbe bei den Nationen. Ein heiterer Anblick, muss ich sagen. Und ich will die Ägypter aneinander hetzen, dass ein Bruder wieder den anderen, ein Freund wieder den anderen streitet, knirschte er. Was für ein Hass, was für ein dämonischer Hass. Ist das noch menschlich oder was ist das? Ich spottete, das, mein Lieber, ist die Genialität des Herzens, von welcher der Jude Fritz Kahn sagt, durch sie sei Israel die ethische Mutter der Menschheit geworden. Diese Kerle sind wirklich putzig in ihrer Frechheit. Der Moses ist ihm in der Geschichte der Kulturvölker eine fast einzigartige Erscheinung, ein Nationalheld ohne Waffen. Während um die bronzenen Heroen unserer Märkte, also die Statuen unserer Prinz Eugen, Blücher und so weiter, in Sturmnächten das Wehgeschrei der Witwen klagt. Mit was hat denn eigentlich Moses die ägyptische Erstgeburt abschlachten lassen? Mit Honigplätzchen? Oder ist sie am Ende vor lauter Liebe erdrückt worden? Das Pöbelvolk scheint nur aus Krankenpflegern bestanden zu haben. So machen's aber die Burschen alle. Aufs Ableugnen lassen die sich gar nicht erst ein, schlankweg behaupten sie gleich das Gegenteil. Die Nationalitäten, schreit Cremieux, sollen verschwinden. Die Religionen sollen vergehen. Israel wird nie aufhören. Die Religion Israels wird nicht geschädigt, weil sie die Einheit Gottes umfasst. Da, hingehaut, die Einheit Gottes. Nichts zu machen. Nun gibt es noch gar nichts mehr anderes als, wenn die Dinge so liegen, dann müssen eben die übrigen Nationalitäten und Religionen verschwinden, koste es, was mag. Das reinste Narrenhaus, kann ich dir sagen, aber der Wahnsinn hat Methode. Die Harmlosen schmeißt er glatt über den Haufen, unsere Arbeiter können ein schönes Lied davon singen. Fast noch ein schöneres unsere Gelehrten, knurrte er. Vom Juden darf kommen, was will, es ist ihnen Evangelium. Nachprüfen? Ausgeschlossen. Wenn's nur gedruckt ist. Irgendeine Rebekka nennt den Talmud ein grandioses Monumentalwerk des Geistes, ein überlebensgroßes Denkmal der Gedanken, dem die Jahrtausende den Odem ihrer Erfahrungen geschenkt haben. Sofort gibt es den deutschen Professor einen Riss, her mit dem Notizbuch, und schon am nächsten Tag haben seine Studenten das Nonnenpförtchen gefressen und verdaut. Das kommt aber von unseren Gymnasien. Sie sind alle zugeschnitten, als gelte es, lauter Genies auszubilden. Stattdessen geht ein Lakai um den anderen daraus hervor. Ich fuhr fort. Ein paar Stunden im Talmud gelesen und über den Juden gibt es keinen Zweifel mehr. Dass die Hebräer das Buch in den Himmel heben, ist begreiflich. Wenn sie hineingucken, guckt ihnen ihr eigenes Wesen entgegen. Und daran müssen sie selbstverständlich die allergrößte Freude haben. So kommt es, dass jeder Jude Talmudist ist, auch wenn er den Talmud gar nicht kennt. Wann er niedergeschrieben wurde, spielt nicht die geringste Rolle. Er brauchte überhaupt nicht niedergeschrieben worden zu sein. Schon mit dem ersten Juden wäre er da gewesen. Die jüdischen Führer wissen das ganz genau. Nur sagen sie es stets nur durch die Blume. Der Talmud, eine unantastbare Autorität, trumpft 1894 in Hannover der Rabbiner Dr. Gronemann vor Gericht auf. Die Rechtslehren des Talmud sind leitend, herrschte 1888 in Marburg der Professor Cohen die Strafkammer an. Und er setzte hinzu, es gebe auch nichtgläubige Juden, die aber trotzdem nicht aus der jüdischen Gemeinschaft ausschieden, da sie die Sittenlehren des Talmud anerkennen. Kunststück, sie können gar nicht anders. Von Zeit zu Zeit verplappern sich die Schlauköpfe doch immer. Bloß passen wir nicht auf. Was den Talmud angeht, so bekennen wir seinen unbedingten Vorrang vor dem ganzen Gesetz Moses, bekundete um 1860 in Paris die sogenannte Reformjudenschaft unter Zustimmung der Allianz Israelit. Und über den Schulchan Aruch, eine Art Talmud für den Hausgebrauch, steht vom Rabbiner Dr. Rama in Piras Konversationslexikon, er sei von den israelitischen Gemeinden als maßgebende Richtschnur für die religiöse Praxis angenommen worden. Angenommen? So ein Schäker! Nächstens nehme ich die Gesichtszüge Dietrich Eckarts an. Herrgott, sagte er, wer nicht den Schüttelfrost bekommt und das Kotzen dazu, wenn er nähere Bekanntschaft mit dem Talmud macht, der kann sich im Panoptikum sehen lassen. Ich erlaubte mir zu bemerken, dieses Institut geht nicht über ein gewisses Maß von Abnormitäten hinaus. Der junge Studiosus aus Tübingen, der mit Appetit ein halbes Dutzend Kröten verschlingen konnte, war bis jetzt seine größte Attraktion. Kein Straußenmagen wäre imstande, nur den einen Satz zu verdauen. Rabbi Yochanan sagt, das Zeugungsglied des Rabbi Ismael war so groß wie ein Schlauch von 6 Kap. Rabbi Papa sagt, das Zeugungsglied des Rabbi Yochanan war so groß wie ein Schlauch von 5 Kap, nach anderen wie 3 Kap. Das Zeugungsglied des Rabbi Papa war so groß wie die Körbe der Bewohner von Harpania. Der edle Konkurrenzeifer der 3 alten Rabbiner kann einen unvorbereitet über den Stuhl herunterhauen. Solche Lieblichkeiten, ekelte er sich, findet man in diesem Prachtexemplar von Religionsbuch noch eine ganze Reihe. Der Gipfel ist aber doch wohl, dass es nicht jüdische Mädchen, die weniger als 3 Jahre und 1 Tag alt sind, für die Rabbiner noch geeignet sein lässt, weil im Alten Testament steht, und alle Kinder unter den Weibern, die den Beischlaf eines Mannes nicht erkannt haben, lasset leben für euch, nämlich für die Priester. Die wahnwitzige Perversität und die ödeste Silbendrescherei in einem Atemzug. In den jüdischen Köpfen muss es fürchterlich aussehen.